Jetzt steh ich auf meinem Steg, schau raus auf den See. Jetzt haben wir alle Häuser, doch keine Zeit zu reden. Von dauernd unterwegs, zu Jahren nicht gesehen. Bin selber nicht besser, Mann, ich kann's doch verstehen. Und ich mein es nicht eklig, das eine Bier verschieben wir täglich. Wissen insgeheim passiert eh nicht. Und unsere Terminkalender werden zu Tetris. Wissen beide nicht einmal, wo das Problem ist. Keine Ahnung, Mann, jetzt haben wir neue Freunde, doch nicht bessere. Und jeder macht seins, ist okay. Alles anders heißt nicht, dass es schlechter wird. Nur das Gemeinsame fehlt. Nur einmal kurz Luft holen. Denke ganz kurz nicht an die Zukunft. Kein Plan, wann ich wieder dazukomm. Ja. Yeah. Nur kurz Luft holen. Immer tausende Tonnen auf den Schultern. Kein Plan, wie viel da noch dazukommt. Bin unterwegs mit der Band, alles schon pennen. Sitz noch wach, Gedanken am Rennen. Lichter ziehen vorbei, zitter vor Stress. Aschenbecher voll, Augenlider brennen. Und ich weiß, dass ich langsam ne Pause brauch. Körper fällt auseinander wie mein Zuhause auch. Kurz vor Berlin, doch ich hoffe, der Bus hält nie. Denn Probleme sind nicht weg, sondern aufgestaut. Leute kaum noch, echt und es fällt auf. Jeder meldet sich nur, wenn er Geld braucht. Oder Gästeliste taucht zu sechst auf. Cousins, die ich nie gesehen hab im Schlepptau. Keine Ahnung, Mann, jetzt steh ich da, Panorama Seeblick. Will das hier genießen, doch es geht nicht. Frage mich, wann alle durchgedreht sind. Oder ob ich selbst das Problem bin. Nur einmal kurz Luft holen. Denke ganz kurz nicht an die Zukunft. Kein Plan, wann ich wieder dazukomm. Ja. Yeah. Nur kurz Luft holen, immer tausende Tonnen auf den Schultern. Kein Plan, wie viel da noch dazukommt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nur noch kurz an der Stelle hier stehen. Werfen Stein, um zu sehen, wie viel Wellen er schlägt. Bevor's zurückgeht in die Realität. Nochmal so tun, als ob die Welt sich nicht dreht. Und einmal kurz Luft holen.